Analog angelegte Verwaltungsvorgänge zermürben nicht nur BürgerInnen. Die chronische Sinnlosigkeit vieler Tätigkeiten lässt auf Dauer auch das Personal resignieren. Wer viele Jahre in einem System verbringt, das offensichtlich unsinnige Tätigkeiten nicht abschafft, sondern als geht nicht anders markiert, verlässt den Laden irgendwann oder investiert viel Lebensqualität in einen zehrenden Kampf für eine zeitgemäße IT. Oder resigniert, findet sich mit dem analogen Ist-Zustand ab und wehrt sich höchstens noch, wenn Neuerungen kommen. Jasmin Grünschläger arbeitet in der Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Menden, einer Stadt mit insgesamt 800 VerwaltungsmitarbeiterInnen. Grünschläger soll die Verwaltung digitalisieren, schult Angestellte und kennt den schlechten Einfluss defekter Verwaltungsabläufe auf die Menschen, die sie am Laufen halten müssen. Die Verwaltung formt ihre MitarbeiterInnen. Sie selbst sei noch relativ neu in der Verwaltung und habe noch hohe Ansprüche. Man versteht, was sie andeuten möchte. Das ist längst nicht bei allen so. Die Gremien der deutschen Verwaltungsdigitalisierung. Aber wer hat das eigentlich alles zu verantworten? Schauen wir uns mal die Gremien und Arbeitskreise an, die den Karren eigentlich aus dem Dreck ziehen sollen. Für die Strategie bei der Verwaltungsdigitalisierung zuständig ist der IT-Planungsrat. Es ist ein Gremium aus 17 VertreterInnen von Bundesregierung und Ländern, die sich dreimal im Jahr treffen, um eine föderal einheitliche IT-Infrastruktur in den Verwaltungen zu erarbeiten. Um die dort entstehenden Strategien und Ideen in der Praxis umzusetzen, unterstehen dem IT-Planungsrat zwei Organisationen. Die Koordinierungsstelle für IT-Standards, COSIT, und die föderale IT-Kooperation, FITCO. Die Koordinierungsstelle für IT-Standards erarbeitet vor allem technische Standards für den Datenaustausch und ist an die Finanzverwaltung der Stadt Bremen angeschlossen. Die föderale IT-Kooperation FITCO in Frankfurt am Main ist zusammen mit dem Bundesinnenministerium für die praktische Durchführung des föderalen Digitalisierungsprogramms verantwortlich. Sie hat dafür ganze 51 MitarbeiterInnen. Obwohl Verwaltungsangestellte durch die verschleppte Digitalisierung fast überall in Deutschland dieselben Probleme haben, gingen die Länder diese Probleme bisher kaum gemeinsam an. Diplomatisch formuliert, der Föderalismus macht die Digitalisierung der Verwaltung nicht einfacher. Die Verwaltung der Länder ist Sache der Länder und deren im Grundgesetz festgelegte weitreichende Eigenständigkeit erschwert es dem Bund, sie zu einer halbwegs einheitlichen Digitalisierung zu zwingen oder wenigstens einheitliche Standards zu setzen. So konnte der wilde Software-Dschungel überhaupt erst entstehen. Im Rahmen des OZG forciert das FITCO deswegen nun die Zusammenarbeit der Länder. Wichtigstes Werkzeug ist das Prinzip EFA. EFA steht für Einer für alle und soll verhindern, dass das Rad ständig neu erfunden wird und 16 Bundesländer 16 Fachanwendungen etwa für Wohnsitzummeldungen entwickeln. Mit EFA ist jeweils ein Bundesland für ein Fachverfahren in einem Themenbereich des Leistungskatalogs zuständig und soll die Ergebnisse dann den anderen zur Verfügung stellen. Daraus ist eine Art länderübergreifende Austauschplattform für Behördensoftware entstanden, quasi ein App-Store für Verwaltungssoftware. Die Anzahl der Apps im Store bei Drucklegung dieses Buches? 32. Darunter ein Programm aus Brandenburg mit dem Namen Aufenthaltstitel, mit dem BewerberInnen Aufenthaltsbewilligungen online beantragen und Behörden die Nachweise über ausgestellte Aufenthaltstitel online an andere Ausländerbehörden übermitteln können. Hessen steuert Ausfuhr von Kulturgütern bei, eine Software, mit der Menschen eine Ausfuhrgenehmigung für Aquarelle und archäologische Funde online beantragen und zudem prüfen lassen können, ob diese überhaupt notwendig ist. Digitaler Bauantrag aus Mecklenburg-Vorpommern lässt Behörden Anträge im Bereich Bauvorbescheid und Baugenehmigung gemeinsam digital bearbeiten und wird bereits von Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bremen mitgenutzt. Mit dem digitalen Führerscheinantrag aus Hessen kann eine Behörde sowohl den Erstantrag als auch die Erweiterung einer bestehenden Fahrerlaubnis sowie den Antrag auf begleitetes Fahren ab 17 vollständig digital abwickeln. In den Abteilungen demnächst verfügbar und angekündigt sind 42 weitere Fachverfahren gelistet, die hoffentlich irgendwann zwischen den Bundesländern weitergegeben werden können.